WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, meine Lieben, wir sind doch pünktlich. Das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema. Und das Thema heißt Ich und mein Körper. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die mit ihrem Körper überhaupt nicht zufrieden sind. Schlichtweg, weil ihr euch hässlich findet, aus welchen Gründen auch immer. Oder weil ihr vielleicht krank seid und euch deshalb hässlich findet. Oder weil ihr eine Behinderung habt und euch deshalb hässlich findet. Dann möchte ich sehr gerne mit Leuten sprechen, die richtigen Körperkult betreiben, die oft zum Schönheitschirurgen gehen, die sehr viel mit Kosmetik machen, die oft ins Sonnenstudio gehen und dort auf der Sonnenbank liegen oder die Extremsport betreiben, nur damit der Körper immer und immer noch definierter und toller aussieht. Ja, und zu guter Letzt möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die sagen, ich finde mich super, so wie ich bin ein toller Typ oder ich bin ein scharfes Mädel. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Jetzt bin ich gespannt auf euch und eure Körper und der erste Anrufer ist der Patrick und Patrick ist 33. Guten Morgen, Patrick. Guten Morgen, Jürgen. Ja, Patrick. Schön, dass du da bist zu unserem Thema. Freut mich auch. Ja. Warum hast du dich zu dem Thema gemeldet? Ich habe mich zum Thema gemeldet aus dem Grund, dass sich mein Körper in den letzten 3 Jahren ziemlich verändert hat durch eine Krankheit. Ah, was für eine Krankheit ist das? Und zwar bin ich 2010 an Morbus Crohn erkrankt, das ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Ja. Eine Autoimmunerkrankung. Ja. Und als ich nicht wusste, was ich hatte, hatte ich ungefähr einen Gewichtsverlust von knapp 20 Kilo. Abgewogen vorher. Hallo? Na, es fängt ja gut an heute. Patrick ist verschwunden im Orkus der Leitungen. Wir versuchen ihn nochmal zu bekommen. Und dann mache ich zunächst weiter mit Thomas. Und Thomas ist 28. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Domian. Hallo, Thomas. Hi. So, du und dein Körper. Ja, ich und mein Körper, genau. Erzähl. Ja, also mit 14 quasi, also es geht um das Thema Gynäkomastie. Das ist so weitläufig quasi in die verweiblichte Männerbrust, ne? Ja. Und das bedeutet, dass sich da entweder zu viel Fett einfach befindet, ne? Mhm. Das wäre dann sozusagen die unechte Gynäkomastie oder eben auch die echte Gynäkomastie, wo dann auch zu viel Brustdrüsengewebe halt dabei ist, ne? Ja. Und sowas hast du? Sowas hatte ich. Also ab meinem 14. Lebensjahr quasi fing das so an, dass ich so entdeckt habe, dass da halt irgendwie zu viel ist. Ne? Ja. Also mit der Pubertät fing es an, dass du quasi einen kleinen Busen bekommen hast? Ja, richtig, genau. Ne? Das ist auch nichts Ungewöhnliches. Also es gibt auch noch die Pubertätsgynäkomastie. Darunter leiden wirklich sehr viele männliche Jugendliche dann auch. Ne? Mhm. Aber das bildet sich in der Regel auch wieder zurück. Ja, ne? Bei dir nicht. Bei mir hat es sich nicht zurückgebildet, richtig. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich war auch quasi schon übergewichtig in meiner Jugend. Und das hat dann auch später noch weiter zugenommen. Das war also verschiedene Gründe, aber unter anderem auch, dass ich mit dieser Bildung da quasi gar nicht zurechtkam eigentlich. Ne? Also so, sagen wir mal so 18, 19 Jahre alt warst, sah es wirklich so aus, als hättest du einen weiblichen Busen? Ja, genau. Körbchengröße? Genau. Ja, also das habe ich natürlich nie testen lassen. Irgendwie so, ich würde schon, also ich kenne mich da auch nicht aus, aber ich würde sagen, also ich glaube A-Körbchen ist ja irgendwie dann, glaube ich, das Kleinste, was es dann da irgendwie gibt, ne? Insofern, also. Warst du denn zu der Zeit auch noch übergewichtig? Ja, genau, also ich war quasi dann immer schon übergewichtig und das wurde auch mehr. Also ich hatte dann zu meinen härtesten Zeiten eigentlich so 115 Kilo, bei 1,85 halt. Ja. Das ist natürlich nicht wenig. Ne? Das ist nicht wenig. So, wenn man das als Jugendlicher hat, als junger Mann, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Und man schämt sich und man traut sich gar nicht ins Schwimmbad zu gehen. Genau, das hat gar nicht mehr stattgefunden. Das habe ich letztes Jahr zum ersten Mal wieder gemacht. Das heißt, du hast etwas dagegen unternommen, du hast es gerade ja schon angedeutet. Was genau ist geschehen? Genau. Also ich hatte schon mal vor etwas längerer Zeit, als ich noch in einer anderen Stadt gewohnt habe, einen Chirurgen aufgesucht. Allerdings war es ein privater Chirurg und nicht so gute Erlebnisse mit dem gehabt. Also er hat dann so gesagt, ja, dass die Kasse übernimmt. Und ich war damals in der Ausbildung, hätte mir eine Operation so gar nicht leisten können. Mhm. Und sagte ich so, ja gut, aber irgendwie kriegt man das ja hin und so weiter. Und dann sagt er so, nee, ich gebe Ihnen mal einen privaten Termin und so weiter. Und das kostet dann um die 3.000 Euro halt, ne? Und da habe ich gesagt, ja gut, das geht leider nicht, ne? Und er so, ja, ich kann ja nichts dafür, dass sie so aussehen, wie sie aussehen, ne? Da war ich natürlich erstmal ziemlich am Boden zerstört, ne? Ja. Das Thema auch erstmal wieder liegen lassen. Ja. Aber mit 26, also Ende 2011, habe ich dann quasi beziehungsweise eigentlich schon Mitte 2011 in die Hand genommen und habe dann quasi recherchiert im Internet, habe dann also auch Gleichgesinnte natürlich quasi gesehen oder gelesen und habe dann alle medizinischen Unterlagen, die ich so für nötig gehalten habe, aus deren Erfahrungen heraus zusammengesammelt und habe den Antrag dann auch bei meiner Kasse gestellt. Ach guck, und sag bloß, die Kasse hat's bezahlt. Die Kasse hat's bezahlt, ja. Na, das ist doch mal eine gute Nachricht von der Krankenkasse. Man hört sonst immer so schlechte Nachrichten, aber das klingt ja gut. Was ist denn genau gemacht worden bei dieser Operation? Genau, also das bestand quasi aus zwei Teilen, ne? Also man hat mir natürlich vorgestellt, welche Möglichkeiten es gibt. Man kann das relativ radikal operieren, aber dann hat man ziemlich sichtbare Narben und wie so ein T quasi ab unter der Brustwarze würde das dann so aufgeschnitten sein. Und das wollte ich halt nicht. Ich wollte, mir war es dann lieber, dass es ein bisschen weniger radikal ist, aber dafür irgendwie, also nicht sichtbar halt. Schöner aussieht. Ja, schöner aussehen wäre wahrscheinlich mit der Radikalen sogar noch besser gewesen, ne? Ja. Aber die Narben, das hätte mich gefallen. Ja, ich verstehe, genau. Ne? Weil dann wäre ich gleich wieder in die Traufe gekommen, so, ne? So, wie hat man es denn dann operiert? Zu welcher Methode hast du dich entschieden? Genau, also man hat quasi unter den Brustwarzen Schnitte gemacht und hat dann das Brustdrüsengewebe quasi zerschnitten und hat es dann rausgeholt und dann blieb natürlich auch so ein Rest Fett, sage ich mal, übrig, ne? Ja. Und das hat man dann abgesaugt. Da ist man dann nochmal an den Seiten quasi so etwas unter den Achseln halt quasi reingegangen und hat das Fett dann dementsprechend abgesaugt. Aber dann blieb doch ein bisschen Haut übrig. Ist die dann auch weggeschnitten worden? Nee, das hat man nicht gemacht. Die hat sich zurückgebildet. Ach so. Ich bin ja noch jung. Ja, natürlich. Ja, klar. Genau. So, und dann gibt es den großen Moment, die Frauen kennen es denn andersrum, wenn die Verbände abgenommen werden. Wie war das bei dir, als du dann zum ersten Mal deine neue Männerbrust gesehen hast? Genau, ja, das war echt cool. Also das war natürlich noch nicht komplett abgeschwollen und so weiter. Die Ärzte haben gesagt, ja, das wird noch ein bisschen. Und ich habe mich total gefreut, ne? Ich meine, es sah echt schlimm aus, ne? Dadurch, dass dieser Verband wirklich, ich weiß nicht, 3 Wochen oder sowas auch wirklich drauf geblieben ist. Da sind so Klebeverbände. Dieser medizinische Kleber ist auch wirklich echt fest, ne? Und das hatten sich natürlich so kleine Pickelchen und so weiter gebildet, aber das Ergebnis an sich war super. Also hat mir dann, es hat sich ja dann ja auch noch weiterentwickelt, dass es noch ein bisschen zurückgegangen ist, allerdings nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, sodass ich mich dann quasi nochmal. Nochmal? Und das Messer gelegt habe. Ach du je. Also kürzlich? Ja, im Januar war das. Im Januar. Nochmal und das Messer. Die gleiche Methode? Ja, fast. Also es war eigentlich geplant, dass man das wirklich ein bisschen strafft halt, ne? Also nicht mit Haut wegnehmen oder sowas, aber man hätte es irgendwie ein bisschen, klar, stimmt, ein bisschen Haut wäre weggenommen worden, aber es kam dann ganz anders. Wir haben bei der Operation gemerkt, dass noch richtig viel Brustdrüsengewebe da drin ist und das war schon so tumorartig und dann haben sie sich entschieden, weil das ja auch ein schlechte umschlagen kann und sie wussten ja auch noch nicht, ob das jetzt gutartig oder bösartig ist. Das heißt, wenn die das am Anfang, ist das so, wenn die es beim ersten Mal richtig gründlich gemacht hätten, dann hättest du es dir sparen können, das zweite Mal? Richtig. Ja, gut, aber also ja, das stimmt, aber man kann jetzt nicht sagen, gründlich gemacht. Also man kann immer nur bis zum gewissen Maß wegnehmen, alles andere ist dann auch schon wieder im Gegenteil wegen der Haut und dem ganzen Gewebe. Und man darf nicht vergessen, die Brustdrüsen oder Brustwarzen vielmehr, die brauchen ja auch so einen Nährstoffboden, also die müssen ja noch versorgt sein mit des Körpers und wenn darunter alles weggeschnitten ist, dann besteht eine große Gefahr, dass die abgestoßen werden. Das heißt, wenn du jetzt vorm Spiegel stehst oder an dir runterguckst, bist du richtig zufrieden mit dir? Ja, mittlerweile, also bin ich echt... Und sind die Funde mittlerweile auch ein bisschen runtergegangen? Ja, sehr sogar. Also seit 2008, habe ich ja gesagt, schon ein bisschen reduziert. Insgesamt sind es jetzt 27 Kilo, die runter sind. Also ich bin jetzt bei 1,85, bei 87. Ja, das ist doch okay. Ja. Hattest du eigentlich, wollte ich gerade noch fragen, als du das erzählt hast, hattest du, während der Busen da war, hattest du da Brusthaare? Ja, das schon. Allerdings bin ich sowieso nicht so am Körper so stark behaart. Ach so. Dann hätte es ja besonders skurril ausgesehen, ne? Ja, oh Gott, ja, wie furchtbar eigentlich, ja. Aber ja, also ich weiß gar nicht, ob das schlimmer gewesen wäre, ob das nicht sogar vielleicht einen Teil verdeckt hätte. Halt, ne? Ja, aber dann hast du ja so eine richtige Metamorphose durchgemacht. Du warst ja dann vor mehreren Jahren ein komplett anderer Mensch und anderer Mann. Du warst viel schwerer und hattest viel mehr Funde, du hattest einen Busen und jetzt bist ein normal aussehender junger Mann. Ja, genau. Also ich würde mich immer noch nicht so als schlank bezeichnen, aber mit Sport habe ich es noch nicht so, aber das plane ich auch für meinen Körper. Ja. Muss ich jetzt natürlich erstmal abwarten. Aber ja, es ist auch ein ganz anderes Körpergefühl. Also ich meine, alleine sexuelle Kontakte zu haben, ist natürlich schwierig. Und da bin ich. Hattest du vorher, als du noch so aussahst mit Busen und so weiter, hattest du da sexuelle Kontakte? Ja, ich war sogar in einer festen Beziehung mit meinem Freund damals. Ja. Aber und den hat das auch grundsätzlich nicht gestört. Ja. Aber jetzt ist es schöner. Oh ja. Thomas, ich danke dir, dass du uns das erzählt hast, weil so in der Art habe ich das, glaube ich, auch noch nie gehört. Ja, vor allen Dingen liegt es mir auch so ein bisschen am Herzen, dass die Leute, denen es vielleicht ähnlich geht, also die jungen Männer und Jungs und so, dass die das Thema wirklich in die Hand nehmen und sich nicht von irgendwelchen Ärzten verschrecken lassen, wenn die erstmal eine negative Abfuhr kriegen. Ja, genau. Sagst du nochmal den Fachbegriff? Gynäkomastie. So, das haben wir uns jetzt alle gemerkt. Thomas, ja. Ich danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. Ja, auch so, Mann. Ciao. Dankeschön, tschüss. So, zweiter Versuch. Ich hoffe, das ist der Patrick von gerade. Ist es der? Hallo Patrick, bist du es von gerade? Ich bin der von gerade. Ja, sehr gut. Jetzt hoffe ich, dass die Leitung funktioniert. Okay. So, du hast gerade gesagt am Anfang, dass du seit 3 Jahren erkrankt bist an einer schweren Erkrankung, nämlich an Morbus Crohn. Richtig. Ja. Genau, diagnostiziert wurde sie erst 2011, aber ich hatte 2010 circa einen Gewichtsverlust von knapp 20 Kilo bei einer Körpergröße von 1,78, wo ich 70 Kilo vorher gewogen hatte und war eigentlich nur noch Haut und Knochen. Mhm. Und dann wurde ich von meinen Eltern zum Facharzt, zum Gastroenterologen geschleppt. Mhm. Und da wurde dann eben eine Darmspiegelung gemacht und hat sich halt eben herausgestellt, dass ich an Morbus Crohn erkrankt bin. War vorher durch und durch Sportler, eigentlich immer recht trainiert, jetzt nicht wirklich sehr muskulös, aber halt immer auf meinen Körper geachtet und eigentlich immer alles top gewesen. Ja. Genau, und dann eben. Jetzt hast du gerade vorhin am Anfang gesagt, dass sich dein Körper in den letzten 3 Jahren sehr verändert hat. In welche Richtung hat er sich durch diese Erkrankung verändert? In der Richtung, dass ich damals einen hohen Gewichtsverlust hatte, die Haut richtig, sagen wir mal, so, ja, nicht faltig, aber so gräulich wurde, also alles ist, mein ganzer Körper ist quasi in sich zusammengefallen, die Knochen haben überall rausgeschaut, ich hatte, sagen wir mal, Augenringe bis zum Kinn runter ungefähr, ja, übertrieben, und hab dann sofort, als es diagnostiziert wurde, eben wurde ich auf eine hohe Dosis Cortison eingestellt. Mhm. Und dann ging das relativ schnell genau in die andere Richtung. Ich habe es gerade schon geahnt. Ich dachte es mir. Das heißt, in die komplett andere Richtung. Das heißt, du bist heute, wie viel wiegst du heute? Jetzt muss man sagen, momentan habe ich eigentlich fast wieder Normalgewicht. Hatte aber im letzten Jahr locker, also nicht wirklich so extrem viel, aber für meinen, ich bin sehr, sehr schmal und dünn gebaut eigentlich. Mhm. Für mein Gewicht hatte ich dann um die 80 Kilo, hatte aber ein komplett aufgeschwemmtes Gesicht eben. Mhm. Durch das Cortison? Durch das Cortison. Mhm. Ich habe dann 50 Milligramm am Tag nehmen müssen und das Gesicht ist, ich habe mich gefreut, dass ich zunehme, aber im Prinzip ist alles nur aufgeschwemmt. Ja. Ist das im Gesicht jetzt besser geworden? Das ist jetzt im Gesicht momentan auch wieder komplett zurückgegangen. Der Hintergrund, dass ich halt eben im Dezember 2012 eine sehr schwere Notoperation hatte, bei der, sagen wir mal, die ganzen Sachen wie die Entzündungen und alles, was ich eben hatte, gemacht wurden. Also ich bin im Dezember 2012 mit starken Schmerzen ins Krankenhaus gekommen. Was heißt gemacht? Heißt das, diese Entzündungsherde sind entfernt worden? Ich hatte eine ganz lange Zeit extreme Schmerzen im Kreuz-Darm-Bein-Gelenk, was auch manchmal eine Begleiterscheinung der Krankheit ist, durch die Gelenkschmerzen, die oftmals im Kreuz-Darm-Bein-Gelenk sind. hatte dann so Schmerzen, dass ich in die Notaufnahme kam und da hat sich dann dabei rausgestellt, beim MRT, dass ich einen riesengroßen Abszess im unteren Beckenboden sitzen habe. Und das hängt auch mit der Morbus Crohn-Erkrankung zusammen. Genau, das ist, sind Abszesse und Fisteln, die entstehen eben durch diese Erkrankung. Mhm. Und dieser Abszess hatte schon schwer geeitert und hat das Gewebe auch im Darm zerfressen, so dass ich schon ein recht großes Loch im Dünndarm hatte. Also war dann die Situation eigentlich sogar lebensbedrohlich, kann man sagen. Es war so, dass der Arzt nach dem MRT rauskam und meinte, seien Sie froh, dass Sie da sind. 2-3 Tage später hätten Sie wahrscheinlich tot im Bett gelegen. Mein Gott. Das war einfach Glück, dass meine Partnerin mich in die Notaufnahme gefahren hat. Ja. Und, ja. Dann gab es wahrscheinlich schnell eben diese große Operation, von der du vorhin gesprochen hast. Genau, da bin ich eine Stunde später, lag ich schon unterm Messer. Ja. 4,5 Stunden notoperiert worden. Mhm. Das Ganze entfernt, auch noch die Entzündungsherde am Übergang Dünndarm-Dickdarm entfernt, plus eben dieses Loch gemacht. Wie das genau gemacht wurde, weiß ich jetzt eben nicht. Mhm. Und das Ganze ist halt eben darauf hinausgelaufen, dass ich jetzt momentan einen künstlichen Darmausgang habe. Und dass du im Moment kein Cortison nimmst? Ich bin jetzt mittlerweile runter auf 7,5 Milligramm. Das ist so die unterste Schwellgrenze. Und das ist auch der Grund, weswegen das Gesicht sich etwas wieder normalisiert hat? Es hat sich alles normalisiert. Mhm. Es ist auch so, dass vor der Operation war der Darm so angeschwollen, dass er auf die Niere gedrückt hat und dadurch ein Nierenstau war. Da wurde eine Nierenschiene reingelegt, so dass der Urin wieder abfließen kann. Und durch diese Aufstockung kamen halt eben auch diese tiefen Augenringe. Mhm. Ja? Mensch, Patrick, da hast du ja wirklich in deinen jungen Jahren auch schon heftig jetzt was hinter dir. Du hast einen künstlichen Darmausgang. Bleibt der so oder hast du die Chance, dass der sich wieder, dass man den wieder zurückverlegen kann? Also die Prognose ist so, dass wenn sich eben die Entzündungswerte so stabil halten, wie sie momentan sind, und der Dickdarm ja momentan ruhig gestellt ist und da eben keine weiteren Entzündungen sind, dann habe ich mit viel Glück vielleicht Ende des Jahres die Rückverlegung. Ja. Nun heißt ja unser Thema heißt ja heute Ich und mein Körper. Nun macht dein Körper dir ja durch diese Erkrankung sehr schwer zu schaffen. Was für ein Verhältnis und Bezug hast du zu deinem erkrankten Körper? Mittlerweile einen besseren. Vor der OP habe ich fast ein Jahr lang eigentlich nur mit extremen Schmerzen gelebt und mit Medikamenten vollgepumpt bis oben hin und habe mich irgendwann auch einfach selber nicht mehr ansehen können. Ich in den Spiegel gucken, auf die Straße gehen. Man hatte eigentlich das Gefühl, dass eigentlich jeder einen nur anguckt, obwohl es vielleicht auch gar nicht so der Fall ist. Mhm. Aber man hat sich einfach überall nicht mehr wohlgefühlt. Vorher war es auf der Arbeit, Mann, bist du dünn geworden? Und jeder hat immer nur einen irgendwie gemustert und jetzt hat man halt die Angst gehabt, jeder sagt, oh, du bist aber aufgeschwemmt. Mhm. Und der Bezug zum Körper, der war dann halt eben schon, dass man sich einfach gar nicht, schon fast gar nicht mehr getraut hat, vor die Tür zu gehen. Wie ist es heute? Akzeptierst du den Körper so, wie er ist? Ich tue mir damit eigentlich noch recht schwer, aber ich akzeptiere das mittlerweile eigentlich schon, weil ich eben auch, sagen wir mal, ein neues Leben geschenkt bekommen habe. Mhm, natürlich, das recht, du bist Herrschaft im Tod entronnen, wie du es gerade gesagt hast, ja. Und wenn man ein Jahr lang mit... Das relativiert dann schon alles, ne? Genau, wenn man ein Jahr lang wirklich nur noch mit Schmerzen gelebt hat, und jetzt wieder, sagen wir mal, ich bin jetzt seit einem halben Jahr, schon nach der OP, eigentlich komplett schmerzfrei, dann ist das eigentlich auch schon fast wie ein neues Leben. Natürlich. Also das Gefühl kannte ich gar nicht mehr. Ja, die Relationen sind komplett anders, wenn man so etwas hinter sich hat. Dieser künstliche Ausgang, kommst du damit zurecht? Also mit dem Umgang und mit der Art und Weise, wie man das Ganze handhaben muss, komme ich auf jeden Fall zurecht. Es ist für mich immer noch so die Problematik Öffentlichkeit und selbst wenn ich einen dicken kaputten Pulli anhabe oder so, habe ich das Gefühl, es starrt jemand drauf. Hat man auch Angst, dass das vielleicht irgendjemand doch ein bisschen riechen könnte? Riechen kann man das Ganze absolut überhaupt nicht. Das ist ein Der Beutel ist eigentlich so luftundurchlässig, der hat noch einen Kohlefilter mit drin, wo das Ganze verarbeitet wird und dann und die Luft aus dem Beutel rauslässt, also damit der sich eben nicht aufbläht. Aber seitdem ich den habe, habe ich nicht einmal irgendwie das Gefühl gehabt, das riecht irgendwann. Die Angst ist eher größer am Anfang gewesen, dass wenn man unterwegs ist oder keinen Ersatzbeutel dabei hat, was man eigentlich mal machen sollte, dass man irgendwo vielleicht drankommt und der sich vielleicht löst. Ja. Aber das du weißt gerade. Das ist ja einmal passiert. Das ist mir schon einmal passiert, ja. In welcher Situation ist das passiert? Wir sind auf eine Veranstaltung gefahren und ich bin aus dem Auto ausgestiegen und dann ist der einfach auf den Boden geklatscht. Ui. Haben das zum andere Glück mit das? Der, ja, zum Glück mit der nicht offenen Seite auf dem Rücken, so dass man den ein bisschen säubern konnte und den Beutel wieder dran setzen konnte und dann halt eben natürlich sofort nach Hause. Weil die Scham, das Schamgefühl halt eben so groß war, auch wenn es keiner gesehen hat, ja. Ja. Aber jetzt, Stichwort jetzt Sommer, wenn es heiß ist, du kannst mit einem engen T-Shirt oder so, kannst du doch gar nicht gehen. Dann würde man natürlich sehen, dass da irgendwas ist. Man könnte es theoretisch schon machen. Jetzt war ich die Tage mal draußen und dann habe ich halt zwei längere und größere T-Shirts drüber. Ja. Das kaschiert es schon so ein bisschen. Aber das mit dem T-Shirt ist natürlich auch so. Man hat halt das Gefühl, man wird die ganze Zeit angeguckt und man guckt halt auch ständig selber drauf. Ja, ja, dann muss ich auch kein T-Shirt sein, dann tut's auch ein schickes, etwas weiteres Hemd. Richtig, genau. Kann man ja auch anziehen. Bist du im Moment immer noch in einer Beziehung? Ich bin immer noch in einer Beziehung, seit fast 3 Jahren. Also meine Freundin hat die Krankheit eigentlich von Anfang an leider miterlebt, mit Höhen und Tiefen. Und sie steht zu dir? Sie steht eigentlich komplett hinter mir und hilft mir auch eigentlich nur, wo sie kann. Hatte halt am Anfang nach der schweren OP natürlich auch ihren sagen wir mal, kleinen Zusammenbruch, weil für sie dann auch eine Welt zusammengebrochen ist. Neue Situation, sie ist auch noch relativ jung, sie muss damit natürlich auch umgehen. Hat natürlich auch noch Ziele für ihr fürs Leben. Ja. Und wie ist das, hemmt dich das, wenn es in erotische, sexuelle Situationen kommt, hemmt dich der Ausgang? Ja, also könnte man schon so sagen, beziehungsweise es ist so, dass vor der Erkrankung das Lustgefühl gleich null war, dass man, wenn man nur mit Schmerzen und Tabletten vollgepumpt war. Und jetzt ist es halt eben so, dass die Lust wieder vermehrt da ist. Ist es halt aber eben einfach nicht alles möglich ist, was man dort eben praktizieren kann. Also wir haben schon ab und zu unseren Sex, aber das läuft natürlich auch immer ein bisschen mit Hindernissen ab, beziehungsweise man muss eben halt auf alles aufpassen. Genau, richtig, ja. Lieber Patrick, ich danke dir für deine ausführlichen Schilderungen und wünsche dir von ganzem Herzen, dass der Ausgang wieder zurückverlegt wird und dass die Erkrankung nicht weiter fortschreitet. Danke, vielmals. Du hast schon eine ganze Menge durchgemacht, damit du jetzt ein bisschen zur Ruhe kommst und wieder dein Leben genießen kannst. Das wünsche ich dir sehr. Das ist mein Plan, ja. Lieber Patrick, alles Gute von Herzen. Ich danke dir, Domi. Tschüss, Patrick, ciao. Ja, tschüss, ciao. 0800 220 50, unser Thema heute Nacht, falls ihr zugeschaltet habt, heißt Ich und mein Körper. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die mit ihrem Körper hadern, weil sie sich unwohl in ihrem Körper fühlen, aus welchen Gründen auch immer. Gerne mit Leuten, die sich hässlich fühlen und andererseits mit Leuten, die extrem viel für ihren Körper und ihre Schönheit tun. Und mit Leuten, die ganz einfach sagen, ich bin toll. So wie ich bin, bin ich toll. Der nächste Anrufer ist Gabi. Gabi ist 49. Guten Morgen, Gabi. Hallo, Domian. Hallo, Gabi. Wie ist es denn bei dir mit deinem Körper? Du und dein Körper? Ja, ich hatte Krebs. Ja? Und zwar hatte ich einen Vulvakrebs. Also im Unterleib? Das ist ein Schamlippenkarzinom, also Schamlippenkrebs. Mhm. Und da werden die Schamlippen, müssen dann halt zum Teil amputiert werden. Mhm. Und dadurch ist man halt als Frau entstellt. Ja. Wie alt warst du, als die Erkrankung ausbrach? Vor 2 Jahren. Ah ja. Ja. Ist denn, bevor wir dann noch ein bisschen näher darauf eingehen, ist denn jetzt nach dieser Operation, ist der Krebs im Griff? Kann man das so sagen? Der Krebs ist soweit im Griff, aber die Folgeerkrankungen sind halt noch da. Welche sind das? Das heißt erstmal eine Entstellung der Schamlippen natürlich. Mhm. Dann sind Lymphknoten in den Leisten entfernt worden. Mhm. Dadurch habe ich ein richtig dickes Bein. Mhm. Das andere ist dünn. Ich war gestern schwimmen. Mhm. Deswegen interessiert mich auch gerade dein Thema, weil die Blicke von den Leuten, ein dickes, ein dünnes Bein. Das glaube ich. Und die Leute gucken. Ja. Die Leute gucken. Die Leute gucken, aber die können gucken und ich kann da eigentlich ganz gut mit umgehen, weil interessiert mich nicht. Mhm. Bleibt das dicke Bein jetzt immer dick oder ja. kann man, ja, das ist so. Ich kriege dreimal in der Woche Lymphdrainage. Ja, ja. Und ja, aber dann ist das eine Bein halt dick, aber andererseits denke ich mir, kann man auch mit einem entstellten Körper leben. Aber natürlich und man kann damit sogar sehr gut und unter Umständen auch sehr glücklich leben und zufrieden sein. Ja. Weil man sein Leben hat und richtig. Ja. Und da muss man einfach positiv denken. Genau. Wie fing damals diese, ich glaube doch eher seltene Krebserkrankung an bei dir? Wie hast du es bemerkt? Das ist eine sehr seltene Krebserkrankung. Mhm. Und die ist auch eigentlich, tut mir das immer so leid, dass das so Brustkrebs wird immer ganz oft im Fernsehen erwähnt. Mhm. Aber da, über diese Erkrankung kennt kaum einer. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, ich habe halt einen Pilz oder habe mir irgendwas auf einer öffentlichen Toilette eingefangen. Mhm. Ja, und dann hampelt man halt rum und die Ärzte wussten auch nicht so genau. Und ja, dann nehmen sie mal Cortisonsalbe. Mhm. Ja, bis dann irgendwann rauskam, es war halt ein Vulva-CA. Wie sah man denn das? War das irgendwie eine Flechte oder etwas Entzündetes? Oder wie war das optisch wahrnehmbar? Es fing mit Juckreiz, sag ich jetzt mal an. Mhm. Unangenehm beim Wasser lassen, brennen. Mhm. Und ja, das entwickelt sich dann hinterher. Im Internet heißt es dann so ganz nett, das sieht aus wie Blumenkohlartig. Da würde man natürlich jetzt als Laie zunächst denken, irgendeine Art von Geschlechtserkrankung. Richtig. Ja. Bis man den richtigen Arzt findet, der dann sagt, das ist das. Genau, wie lange hat das bei dir gedauert, bis das dann auch wirklich präzise diagnostiziert wurde? Das hat ungefähr ein Jahr. Ein Jahr. Mhm. Ja. Ja. So, und dann hört man diese Diagnose. Ja. Irgendwann sitzt du dann vor einem Arzt und der erklärt dir all das, was man dazu dann erfahren muss. Wie hast du dich aufgenommen? Ja, es war bei mir umgekehrt. Ich bin Krankenschwester und bin zum Arzt und habe dem gesagt, was ich habe. Ach, du hast es selbst diagnostiziert? Ich habe dann gemerkt, boah, das könnte das sein. Mhm. Und bin dann zum Arzt und habe gesagt, bitte untersuchen Sie da drauf. Ach. Und dann kam es dann auch raus. Sagte der Arzt nur, ja, es stimmt. Mhm. So dass ich innerlich schon darauf vorbereitet war. Und du bist eine Krankenschwester und bist mit allen Dingen der Gesundheit und von Krankheiten, damit bist du konfrontiert und weißt Bescheid. Aber wenn es einen dann selbst trifft, ist das ja noch was ganz anderes. Ja, das ja. Wie hast du? Aber für mich war die ganze Zeit immer, dass ich mir dachte, besser, dass ich es habe als meine Kinder, weil ich kann damit umgehen und bei meinen Kindern müsste ich zugucken. Das hört sich jetzt blöd an. Ja, aber... Ich kann aber es schon verstehen. Ich habe das einfach, ich denke da sehr positiv. Mhm. So, dann hat man dir erklärt, was man macht, nämlich die Amputation der Schamlippen. Richtig. Aber das ist doch ein Schock. Dann wurde noch ein künstlicher Darmausgang angelegt. Ja. Warum das? Um die Heilung in dem Genitalbereich halt. Also für den Urin dann? Nein, für den Stuhlgang. Ach so, damit ja, alles damit da nicht noch mehr Bakterien und sowas zukam. Aber das war nur vorübergehend? Ja, für 8 Monate. Mhm. Mhm. Hm? Wie ist das für dich jetzt als Frau, als erwachsene Frau, amputierte Schamlippen zu haben? Ich kann mir nicht vorstellen, nochmal Kontakt zum Mann zu haben. Wie bist du denn? Bist du nicht in einer Beziehung zurzeit? Nein. Nein. Ich bin Single und von daher, das ist auch für mich okay so. Aber ein Geschlechtsverkehr wäre theoretisch möglich. Mm. Schwerlich. Nein. Gar nicht. Nein. Hm. Nein. Nein, wäre nicht möglich. Hm. Auch nicht in einer vorsichtigen Form wäre es auch nicht möglich. Nee. Hm. Nein. Das heißt, du hast es gerade so gesagt, mit einem Mann, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, irgendwie nochmal Kontakt zu haben. Ist das wirklich ganz tief so für dich jetzt schon verarbeitet und akzeptiert? Ja. Ja. Ja. Das ist den Preis, den man dann zahlen muss, dafür, dass man leben darf. Ja. Ja, so sehe ich das. So kann man es sehen. Mhm. Ja. Hat man denn, entschuldige, wenn ich das jetzt auch noch so indiskret frage, hat man denn, wenn das jetzt geschehen ist, hast du dennoch sexuelle Sehnsüchte oder auch Gelüste? Nein. Nicht mehr? Nein. Weil mit der Diagnose war für mich das Thema abgeschlossen. Mhm. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Mann sich das angucken sollte oder fühlen sollte. Ja. Kannst du dich selbst unten herum entspannt anschauen? Nein, tue ich auch nicht. Gar nicht? Nein. Und ich wünsche einfach nur, dass viel mehr über diesen Krebs gesprochen wird, dass es den überhaupt gibt. Mhm. Weil ich denke, wenn viel mehr Frauen, die vielleicht denken, ich habe auch mal eben Pilz oder so, dass die einfach vielleicht auch mal ihren Arzt darauf hinweisen könnten, es könnte was anderes sein. Wenn man das bei dir früher diagnostiziert hätte, hätte man es schonender machen können? Ja. Ja. Was hätte man, was hätte man dann machen können? Eine Biopsie und hätte dann einfach schon erkennen können, was es ist und hätte dann keine Lymphknoten mehr entfernen müssen, keinen künstlichen Darmausgang legen müssen. Und, also, und vielleicht auch ganz nicht viele Möglichkeiten. Und vielleicht auch gar nicht amputieren hätte. Man hätte nicht amputieren müssen. Mhm. Richtig. Ja. Also ich bin 80% schwerbehindert und in der Bestätigung der Schwerbehinderung steht drin Teilamputation der äußeren Genitalien. Mhm. Mhm. Ja? Gehst du da so in deinem Bekannten- und Freundeskreis offen mit um? Ja. Ja. Keine Scham. Weil ich das ganz wichtig. Nein, ich finde das, also jetzt im weiblichen Bereich, weil ich das ganz wichtig finde, den Leuten zu sagen, geht da hin und. Insofern danke ich dir auch sehr wirklich für deinen Anruf. Denn du hast ja etwas erzählt, was wirklich die meisten Menschen nicht so kennen. Ja. Und wenn da Frauen etwas mehr sensibilisiert werden in diesem Bereich, ist das natürlich immer zu begrüßen und immer gut. Insofern danke ich dir. Ich wünsche mir, dass es in Medien viel, viel öfter drüber gesprochen wird. Ja. Ne? Also das war jetzt ein kleiner Anfang hier bei uns. Ja. So sehen wir es mal, Gabi. Ja, super. Ich danke dir fürs Gespräch. Ich freue mich, dass du angerufen hast. Und von Herzen alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Schön. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 1 32 haben wir. Und hier kommt Goran 19. Guten Morgen. Guten Morgen. Goran, du hast dich zum Thema gemeldet. Warum? Was ist los mit dir und deinem Körper? Ja, mit meinem Körper ist so, ich bin seit meinem 13. Lebensjahr mache ich Bodybuilding. Was machst du? Ich mache seit meinem 13. Lebensjahr Bodybuilding. Bodybuilding, Und habe meinen Traumkörper erreicht von 125 Kilogramm. Wie groß? 2 Meter. 2 Meter? Ja, 2 Meter bin ich groß, exakt. Boah, da bist ja ein Schrank. Mann. Ja. Aber mittlerweile wiege ich nur noch 110, weil ich mit Push-Mitteln es geschafft habe, so weit zu kommen. Mhm. Ich habe Anabolika und Steroide konsumiert. Mhm. Und ich war glücklich. Ich habe gesagt, da siehst du jetzt gut aus, jetzt hast du deinen Traumkörper. Mhm. Und die Nachteile kamen ja dann. Ich habe Nebenwirkungen gemerkt. Welche Nebenwirkungen? Erst noch die Frage, wie viele Jahre hast du Anabolika genommen? Ich habe genommen seit meinem 15. Lebensjahr. Oh ja, das war dann schon eine ganze Weile. Und welche Nebenwirkungen traten dann auf? Wie zum Beispiel Herzrasen, Schweißausbrüche, Stress am Tag, nachts. Also ich habe einen Verlangen nach Eiweiß gehabt und ganz anderes Zeug. Aggressiver ist man auch. Mhm. Und man ist auch manchmal nur wütend und hat Bock, sich, sag ich mal, zu kloppen. Man ist einfach aggressiv. Und das Schlimmste war eigentlich die Schweißausbrüche und Herzklopfen, Fressattacken. Wie ist es gewesen? Man hört auch ab und zu, dass die Jungs, die Männer davon starke Pickel, schlechte Haut bekommen. War das bei dir auch so? Bei mir war das genauso und zwar war das an dem Anfangsstadium des Konsumierens. Da habe ich die ersten 4 Monate gemerkt, dass ich Hautausschlag bekommen habe und diese Pusteln und Pickel. Mhm. Nach einer Weile ist es weggegangen, weil die Haut sich dran gewöhnt. Mhm. War jedenfalls bei mir so. Und dann habe ich es weiterhin konsumiert, sonst habe ich am Anfang keine Nebenwirkungen gemerkt, außer dann kam es langsam mit dem Herzrasen und dann mit den Schweißausbrüchen. Da wurde es immer schlimmer. Eine Nebenwirkung, eine andere Nebenwirkung, die man immer wieder so liest, ist, dass die Männer, die das einnehmen, impotent werden oder große Schwierigkeiten haben mit der Erektion. Wie war das bei dir? Ja, bei mir war das so gewesen, ich habe davon Gott sei Dank nichts gemerkt. Ja. Und ich kann weiterhin alles ganz normal machen, weil ich wahrscheinlich jetzt rechtzeitig damit aufgehört habe. Noch eine Frage zu den Anabolika. Das ist eine verbotene Substanz, die Muskeln aufbauen soll. Aber wie geht das? Man nimmt das Zeug ein oder spritzt man das? Also ich habe es mir gespritzt. Man spritzt das. Das wird meistens gespritzt. Wo hast du es herbekommen? Durch Freunde. Also Schwarzmarkt, irgendwie dubiose Beziehungen. Genau. Jetzt spritzt man dieses Zeug, aber davon entwickeln sich ja nicht sofort automatisch die Muskeln. Wie funktioniert das? Also bei mir war das so, ich hab's mir in der Nähe, wo dieser Knick ist, vom Ober bis zum Unterarm in die Venen gespritzt. Mhm. Und man muss trainieren natürlich, ohne Training geht das nicht. Ich habe trainiert und habe trotzdem viel Eiweiß gegessen. Ja. Man kann sich das vorstellen, wenn man zum Beispiel die Hand hebt, das erste Mal hebt man sie einmal. Durch das Anabolika wirkt es, als ob man schon 50 Mal hintereinander gehoben hat. Das heißt, es pusht einen und es vermehrt sich und der Muskelwachstum wächst viel, viel schneller. Mhm. Aber wir halten fest, man muss auf jeden Fall auch weiter trainieren, sonst von alleine wächst das alles auch nicht. Nee, von alleine wächst es natürlich nicht. Man muss sich immerhin weiter trainieren. Ja. Nun bin ich schon mal sehr beruhigt, dass du von dem Zeug wieder weggekommen bist. Waren das die Nebenwirkungen ausschließlich oder gab es noch einen anderen Grund? Ich sag's mal so, der Grund war der gewesen, dass ich bin jetzt verheiratet seit kurzem und zuliebe meiner Familie und meiner Frau habe ich das gemacht, weil meine Frau mich vor die Wahl gestellt hat, entweder das Zeug oder ich, weil sie konnte nicht mit länger ansehen, dass ich mich selber fertig mache, weil sie hat ja alles mitbekommen, meine Schweißausbrüche, meine Fressanteile und alles Mögliche. Meine Aggression hat sie auch zu spüren bekommen, leider. Da kann ich dir eigentlich nur zu der Frau gratulieren, dass die dich vor die Alternative gestellt hat. Das war ein sehr richtiger Schachzug. Ja, weil sie war am Anfang an schon komisch, weil ich habe sie mit meinem 16. Lebensjahr kennengelernt und da hat sie schon gesehen, dass ich Muskeln habe und sie hat sich gefragt, wie kann ein 16-Jähriger schon Muskeln haben. Mhm. Ich habe sie angelogen, habe gesagt, das ist bei mir naturell, Naturbasis aufgebaut und irgendwann habe ich sie gestanden, hatten immer Streit gehabt, die Beziehung hat drunter gelitten, aber man hat sich immer wieder hochgerappelt. Mhm. Also wie viel Geld hast du damals eigentlich dafür ausgegeben? Was kostet so eine Dosis? Also eine Dosis kostet 80 bis 100 Euro. Oh, 80 bis 100 Euro. Und wie viel Dosissen, sagt man, musstest du in der Woche oder im Monat nehmen? Also ich habe es so gemacht, einmal in der Woche. Ah ja. Einmal pro Woche. Das heißt, im Monat kommt man auf die 400 Euro. Das ist ja dann schon eine gewisse Sucht, die man danach auch entwickelt. Ja. Als du das dann hast du es von heute auf morgen abgesetzt? Ich sag's mal so, ja, ich war stark genug, es abzusetzen. Ich habe immer noch manchmal Entzugserscheinungen, die Sucht. Mein Körper verlangt nach was. Ja, das gibt es also. Es gibt körperliche Entzugserscheinungen. Ja, das auf jeden Fall. Und die hast du heute immer noch? Nee, jetzt geht's mittlerweile, weil ich schon seit 4-5 Monaten abgesetzt habe. Jetzt merke ich eigentlich relativ gar nichts mehr. Nur ich merke, dass mein Körper abnimmt, dass ich nicht mehr so viel die Masse habe wie damals. Ich wiege ja nur noch 110 von 125 Kilo. In einem halben Jahr habe ich abgenommen. Mhm. Insgesamt 15 bis 20 Kilo. Ich vermute mal, dass du aber nach wie vor oder vielleicht sogar noch viel besser aussiehst als vorher. Ja, meine Frau sagt, ich sehe viel besser aus wie vorher, ich bin nicht mehr so extrem. Aber man hat ja selbst einen ganz anderen Blick auf sich. Findest du, wenn du jetzt nackt vorm Spiegel stehst, findest du auch jetzt, dass du besser aussiehst als vorher? Ich sag mal so, ich sehe, dass mein ganzer Körper durchtrainiert ist, dass jeder Muskel durchtrainiert ist. Ich merke halt trotzdem, dass ich nicht mehr vom Rücken und vom Kreuz mehr so breit bin. Natürlich, damals hatte ich Probleme gehabt, mich kaum am Rücken zu kratzen oder sich zu bewegen mit den Armen. Ich finde mich jetzt auch schön. Aber ich würde trotzdem nochmal auf die 120 kommen wollen. Gut, aber dann durch Training, nicht durch Substanzen. Ja klar, natürlich. Wie viel? Habe ich mir. Also das Thema ist vom Tisch, ne? Mit den Anabolika. Das hoffe ich jetzt. Yeah. Ja. Aber immerhin, um so bei Form oder in Form zu bleiben, wie oft gehst du trainieren und wie lange dann jeweils? Also es ist bei mir so, ich trainiere 5 Stunden pro Tag. 5 Stunden pro Tag? Boah. Ja. Und zwar Bodybuilding 2 Stunden, ja. Thai-Boxen 1 Stunde und MMA 1 Stunde und Taekwondo 1 Stunde. Boah, das ist ja Wahnsinn. Woher nimmst du die Zeit? Arbeitest du nicht? Also ich bin zurzeit nur tätig, also ich bin noch arbeitssuchend. Ich war vorher im Security-Bereich. Ah ja. Dann hat die Firma dicht gemacht, ich bin arbeitslos geworden. Jetzt habe ich die Zeit gefunden, viel zu trainieren, ja. Mhm. Vorher war es viel weniger, nur 2 Stunden pro Tag. Hast du, was für einen Schulabschluss hast du? Ich habe meine mittlere Reife geschafft, 3,0. Sehr gut. Ja, ich frag deshalb, 5 Stunden Training ist natürlich eine Stange Zeit. Vielleicht ja. Ein bisschen weniger trainieren und das Abitur nachmachen wäre vielleicht auch ein ganz guter Weg. Ja, ist ja nicht schlecht. Ich bin halt so eher so nicht der Schulmensch. Ich bin halt so faul in dieser Richtung. Ja, aber irgendwie hinterher, wenn du älter bist, zahlt sich das aus. Naja, ist ja nur so eine Idee gerade von mir gewesen. Ja, ja. Lieber Goran, aber wir, wie gesagt, wir können es deiner Frau, deiner Partnerin verdanken, dass du von dem Zeug runtergekommen bist. Es ist wirklich in der Tat ein Scheißzeug und dem Körper sehr unzuträglich. Ja, und es ist eben eine verbotene Substanz, also müssen wir eigentlich gar nicht weiter darüber reden. Ja, wie gesagt, ich bin auch froh, dass ich davon weggekommen bin. Ja. Und ich meine, das merkt man auch dadurch, ich hebe nicht mehr so viel Masse, ich hebe nicht mehr so viel Kilogramm an den Handeln wie damals. Mhm. Jetzt ist alles weniger geworden, das gibt dir mehr Kraft, auch durch die Steroide, durch alles. Ja. Es ist halt, sage ich mal, unnormal, das würde ein Mensch mit normalem, naturell niemals schaffen, genau, so viel Kilogramm. Genau. Ja, genau. Zu heben. Goran, vielen Dank für deine Schilderung und deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Okay, alles klar, vielen Dank. Gerne, tschüss. Ciao. Der 2-Meter-Mann und 110 Kilo, Goran. Wen haben wir jetzt? Hier ist Jana. Jana ist 19. Guten Morgen, Jana. Morgen, Domian. Bist du mit deinem Körper zufrieden? Nein. Nein? Nein. Ein klares Nein? Klares Nein. Warum? Ja, leider. Ja, und zwar ist es halt bei mir so, dass ich seit ja gut 2,5 Jahren ungefähr an einer Essstörung leide, also Magersucht. Mhm. Und dass ich eben dadurch erstmal extrem dünn bin halt. Sagst du uns mal, wie viel du wiegst und wie groß du bist? Ja, also ich wiege momentan so etwa 37,5 Kilo und bin 1,57 groß. Ja. Und ja, man sieht halt, klar, man sieht die Knochen halt. Ne? Natürlich, klar. Und dadurch... Aber es ist, entschuldige, wenn ich mich unterbreche, also extrem essgestörte Menschen haben ja auch ein anderes Schönheitsideal von sich selbst. Das haben mir oft junge Frauen oder auch Männer gesagt, die finden das dann schön, wenn sie so extrem dünn sind, wo jeder normale Mensch dann sagt, du Mensch, du bist wie ein Klappergestell, aber die finden das schön. Ja, also das ist bei den meisten, die Magersucht haben, ist das ja so. Bei mir ist es so, ich sag mal so, ich weiß, also wenn ich, sage ich mal, vorm Spiegel stehe und mich sehe, finde ich das auch nicht schön in dem Sinne. Mhm. Also ich denke mal, dass ich zwar mich nicht so dünn sehe, wie die anderen mich sehen, weil ich, also wenn ich vorm Spiegel stehe, denke ich mir andererseits auch immer so, du bist dünn, aber so extrem dünn, wie jetzt zum Beispiel meine Mutter das dann sehen würde, finde ich mich jetzt gar nicht. Mhm. Aber gestatte mal eine dumme, logische Frage. Wenn du, wenn du vor dem Spiegel stehst und dich selbst in gewisser Weise auch nicht so schön findest, so wie du es gerade gesagt hast, dann könnte man doch sagen, Mensch, dann esse ich jetzt ab und zu mal ein Stück Buttercremetorte oder oder sowas. Ja, klar. Also normalerweise, andere Menschen sagen so, ich habe da jetzt Lust drauf, ich esse das jetzt. Hm. Aber bei mir ist es halt so, ne, wie es eben dann bei der Magersucht ist, Man denkt sich oft, boah, jetzt könnte ich doch eigentlich einfach mal, weil ich nehme davon ja nicht sofort zu. Es ist ja eigentlich total egal. Mhm. aber man kann es eben nicht. Mhm. Also naja. Andererseits ist dann wieder so eine Stimme in meinem Kopf, die mir das eben mehr oder weniger verbietet. Ne? Mhm. Und, ja. Hast du den Eindruck, so in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, dass das Gewicht sogar immer noch weit weiter runtergeht? Also es ist so, ich habe im Sommer habe ich eine Lehre angefangen gehabt, die ich dann aber ziemlich schnell auch wieder abgebrochen habe, unter anderem auch aus diesem Grund, weil ich eben magersüchtig bin und ja, es ist halt, also als ich kann mich erinnern, dass ich, als ich noch in der Lehre war, habe ich noch etwa so 2 Kilo mehr gewogen. Gehst du nicht jeden Tag auf die Waage? Ja. Ich stelle mich meistens auch sogar mehrmals am Tag auf die Waage. Gut, dann kannst du ja genau sagen, gehen wir mal so 2 Monate zurück. Ist es konstant geblieben in den letzten 2 Monaten, dass du so bei 37,5 dich eingependelt hast? In den letzten 2 Monaten würde ich sagen nicht, weil es ist jetzt seit ein paar Wochen ungefähr so, dass ich eben doch noch ein bisschen abgenommen habe. Es ist natürlich nie viel. Es sind jetzt nicht plötzlich 10 Kilo weniger oder so. Naja, dann wärst du ja auch schon tot. Ja, wahrscheinlich. Dann wärst du ja tot. Stimmt. Das geht dann um Pfunde geht es dann. Genau. Maximal. Genau, so ist das. Wie viel isst du denn am Tag so durchschnittlich? Also ich esse halt, bei mir ist es halt so, dass ich halt nicht, ich scheue nicht vor fettigen Sachen oder vor Kohlenhydraten oder sowas, wie das eben bei vielen so ist. Mhm. Aber ich esse halt nur abends beziehungsweise nachts. Das ist eben wie so, ja, das hat sich so eingependelt, das ist wie so ein Zwang quasi. Also tagsüber isst du gar nichts? Genau, tagsüber ist gar nichts. Du trinkst wahrscheinlich dann viel? Ja, viel nicht, also sehr viel auch nicht. Also ich trinke ein bisschen Wasser und ein bisschen Kaffee und das war's eigentlich. Und warum trinkst du nicht viel? Also an sich ist es jetzt nicht, dass ich irgendwie denke, Wasser hätte Kalorien oder so, weil Wasser, weiß ich, kann man so viel trinken, wie man will, aber ich weiß nicht, ich habe halt nicht viel Durst und ich weiß nicht, also wenn ich trinke, meistens halt dann auch beim Essen. Oder ist es auch für dich allein unangenehm, so viel Wasser in deinem Bauch zu haben, wenn du jetzt einen halben Liter Wasser trinken würdest? Nee, das ist eigentlich gar nicht mal so. Also das ist egal. Was manchmal unangenehm ist, ist, wenn ich jetzt esse und da ich eben ziemlich spät esse und wenn ich dann eben aufstehe, dass mein Bauch noch ziemlich voll ist, dass ich das eben merke. So, wenn du jetzt abends was isst, was isst du denn dann abends? Wie kann man sich das vorstellen bei so einem dünnen Mädchen? Ja, ich esse eigentlich schon, also ich esse schon ziemlich große Portionen. Also das ist jetzt nicht so, nur weil ich das denke, sondern das ist wirklich so. Also ich esse schon meistens so, sage ich mal, das Doppelte von einer normalen Essensportion, die man jetzt so als Mahlzeit isst. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, das ist auch, und meine Mutter hat mich da letztens auch nochmal drauf angesprochen, die sagte auch zu mir, sie denkt immer oder sie hat halt am Anfang gedacht, ich erbreche das auch, was ich aber nicht tue. Du behältst es bei dir und trotzdem bist du so dünn. Ja. Weil du den ganzen Tag Das kann sie auch gar nicht glauben. Sie sagt immer, wenn du da irgendwie über 1000 Kalorien isst, dann kannst du doch nicht so dünn sein. Nee, kann man doch nicht. Aber andererseits ist es halt so, dass ich eben zum Beispiel zweimal die Woche nichts Richtiges, also nur Obst und Gemüse esse. Ach so, es gibt dann 2 Tage, wo fast, also es ganz reduziert ist. Genau, wodurch es dann halt auch wieder ist, dass man dann klar dann wieder ein paar 100 Gramm abnimmt und dadurch sich das Gewicht halt konstant hält sozusagen. Dann. Wie bist du mit dir und deinem Körper zufrieden? Wie beurteilst du dich und deinen Körper? Also ich würde sagen, im Moment eigentlich so ziemlich gar nicht, weil ich halt zusätzlich zu diesem niedrigen Gewicht auch noch extreme Verbrennungen habe. Warum? Weil ich eben oft in den letzten Monaten eine Wärmflasche benutzt habe, dadurch, dass ich eben sehr schnell friere. Wie, und hast du dich durch die Wärmflasche verbrannt? Ja, also das ist, ich weiß nicht wieso, weil eigentlich, ich hatte immer Kleidung drüber und die Wärmflasche ist auch, da ist auch so ein Bezug drum noch. Aber Es ist halt dann, dadurch sind eben diese Verbrennungen entstanden. Die sehen praktisch aus wie so ein Giraffenmuster. Liegt das vielleicht daran, weil du so extrem dünn bist, dass die Haut dann empfindlich, viel empfindlicher reagiert als eine normale Haut? Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das eben dadurch kommt auch. So, Jana, das klingt ja jetzt alles schon bedenklich und es klingt ja seelisch krank, der Zustand. Der sich dann, das ist eine seelische Erkrankung, die sich dann auf deinen Körper auswirkt. Genau. Stichwort Frage, Therapie, Arzt, was hast du schon unternommen? Ja, also ich habe ich habe immer mal so ein bisschen was versucht, sage ich mal. Also ich habe, als ich noch mein Fachabi gemacht habe, da haben meine Lehrer das halt auch mitbekommen. Da habe ich mit einer Sozialarbeiterin gesprochen, die mir dann Adressen von Beratern erstmal an die Hand gegeben hat. Aber du bist nicht hingegangen. Ich bin nicht hingegangen, genau. Und warum nicht? Jetzt war ich. Ich weiß nicht. Also ich kann es nicht sagen. Es irgendwie. Ich einerseits denke ich immer, jetzt eigentlich, du willst wieder leben. Mhm. Weil das, was du jetzt machst, kann man gar nicht richtiges Leben nennen. Nee, weil mein ganzer Alltag, ich kann nicht mehr richtig am Alltag teilnehmen, dadurch, dass ich eben auch gewisse Dinge habe, gewisse Zwänge habe. Und ich habe... Die Zwänge kommen noch hinzu. Ja, dadurch sind die eben auch... Also ich denke schon, dass das damit auf jeden Fall zusammenhängt. Also im Klartext, du warst noch keinmal bei einem Therapeuten. Genau. So, Janja, jetzt möchte ich dir etwas anbieten. Ja. Du weißt ja, dass ich immer einen Diplompsychologen hier im Hintergrund habe. Ja. Da musst du jetzt keine Angst haben. Nein. Ich möchte nur, dass dich der Henning, mein Psychologe, jetzt berät, was du tun kannst und vor allen Dingen auch, was du tun solltest. Ja. Ich sage dir, dass du, also meiner Warte aus, dass du ganz dringend was tun musst. Sonst wirst du immer mehr Sklave deiner Erkrankung. Ja. Das Problem ist, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Das Problem ist halt, dass ich weiß es ja im Endeffekt, ne? Und meine Mutter, die sagt mir das halt auch sehr oft. Und das Problem ist, ich kann es irgendwie nicht. Also, Ich kann das erahnen, was du meinst. Dann sage ich dir, dann ist der Punkt, auch der Leidenspunkt noch nicht so erreicht, den du eigentlich erreichen musst, bevor du sagst, ich will wirklich Hilfe haben. Dennoch möchten wir dir gerne diese ganzen Sachen an die Hand geben. Ja. Für den Fall, der hoffentlich dann vielleicht sehr bald eintritt, dass du sagst, ich muss jetzt doch etwas machen. Dass du dann Telefonnummern hast und Adressen, wohin du dich wenden kannst. Ja, sehr gerne. Ich sag nochmal, versuche es dir wirklich klar zu machen, durchaus vernünftig klar zu machen, dass du dich und dein Leben so ruinierst und kaputt machst. Und ich glaube nicht, dass du das schaffen wirst, da alleine aus eigener Kraft dich rauszuziehen. Was auch das glaube ich mittlerweile auch nicht. Genau, und was auch keine Schande ist, wenn man das nicht schafft. Ja. Liebe Jan, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst zurückgerufen von Henning und der wird dich dann mit den entsprechenden Fakten und Infos versorgen. Alles klar. Ganz kurze Frage, kann ich noch ein Autogramm haben? Gerne. Dann sagst du dem Henning deine Anschrift. Dann schicken wir es dir sehr Vielen gerne. Vielen Dank. Liebe Jana. Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute, sehr gerne. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und nach Jana kommt Bernd. Und Bernd ist 51. Hallo Bernd. Ja, hallo Domian. Hallo Schönen Bernd. Guten Abend oder gute Nacht, wie man sagt. Ne? Ja, ganz genau. Ja, gut. So. Mein Thema ist, ich habe in meinen 51 Jahren meinen Körper leider total zerstört. Warum? Und durch massives Übergewicht. Durch massives Übergewicht, dein ganzes Leben lang? Ich war mein Leben lang übergewichtig, vom kleinen Moppel hoch über die Pubertät. Was war so die höchste Zahl, die du erreicht hast? Das war der Schock vor 5-6 Jahren. Ich habe gesundheitliche Probleme gehabt, komme nicht mehr auf die Waage zu Hause. Die Wagen zeigen ja nur noch Error an ab 150 Kilo. Da bin ich auf einer Autowaage vom Autohof und die hat ca. 235 Kilo angezeigt. Boah, 235 Kilo. Und das war natürlich auch ein Schock für mich. Da hat man zwar gesagt, das könnten zwar 2-3 Kilo mehr oder weniger sein, aber das war natürlich der Punkt, wo ich sagen muss, und auch gespürt habe, ich bin ja morgens nur zur Arbeit wie eine Maschine, habe den ganzen Tag gearbeitet und habe mich abends nach Hause geschleppt in die Wohnung und so ging das über Monate, Jahre. Was hast du denn mit diesem extremen Übergewicht arbeiten können? Naja, ich konnte noch laufen. Ohne Gehhilfen konnte ich noch zwar immer schlechter laufen, aber ich konnte mich noch laufen. Okay, warst du aber im Büro oder was hast du gemacht? Ja, genau. Ich habe im großen Versandhaus gearbeitet. Im Wareneingang und habe dann natürlich im Büro gesessen, hauptsächlich, also zu 70% und am Computer und mit Papierarbeit und so. Ich war leitender, also Angestellter und hatte ein paar Leute unter mir, wo ich auch ein bisschen delegieren konnte und hatte eine gute Arbeit. Also bin ich heute noch angestellt, aber momentan bin ich auf Erwerbsunfähigkeitsrente. Wie viel wiegst du heute? Heute wiege ich jetzt im Moment wiege ich so circa 165, 170 Kilo. Ich habe eine Auf und Ab, das glaubst du gar nicht. Magen, Schlauchmagen und so weiter. Das würde hier den Rahmen sprengen, leider Gottes. Ne? Als du da auf dieser Autowaage standst, was ja schon demütigend ist, wenn man auf der Autowaage... Natürlich, auf einer Autowaage glaubst, und du sitzt, glaubst, das ist ganz schlimm. Das ist, das kann man sich nicht vorstellen. Ja, genau. Man kann sich, man erahnt das, wie demütigend das ist. Ja, also man zieht sich auch, also ich kann nur von mir sagen, man zieht sich von der ganzen Umwelt zurück. Ich hab kein Privatleben mehr. Ich habe mich von allen Verwandten, Bekannten ganz langsam zurückgezogen. Ich lebe jetzt hier seit 3 Jahren mehr oder weniger völlig alleine. Hattest du mal eine Beziehung oder eine Ehe? Ja, ich habe einen erwachsenen Sohn, der in der Nähe von Stuttgart wohnt, aber habe keinen Kontakt seit Jahren nicht zu dem. Und auch mit Schwestern habe ich keinen Kontakt. Und von den Freunden und Bekannten, ich war immer früher sehr, sagen wir mal, ein spaßiger Mensch mit viel auch mit der Arbeit. Das hat man mit Leuten immer zu tun. Aber das habe ich völlig in den letzten Jahren abgelegt. Und deswegen habe ich jetzt das Problem. Dass du mit den Leuten keinen Kontakt hast, wie du es gerade gesagt hast, das liegt an dir, weil du es nicht möchtest. Ja. Weil ich konnte nicht mehr hin, auch durch das Übergewicht. Weißt du, man wird eingeladen zum Geburtstag und dann kann man nicht mehr hin, weil es einem nicht gut geht. Man fühlt sich schlecht, man hat Angst, dass die Couch hält, dass der Stuhl unter einem zusammenbricht. Und dann wird man 2-3 Mal eingeladen und wenn man immer absagt und immer wieder... Dann irgendwann wird man nicht mehr eingeladen. Ja, und dann kommen die Leute auch nicht mehr zu Besuch zu dir. Eben, das lässt alles nach und dann irgendwann isoliert man sich völlig. Ja, ich wollte dich das gerade nochmal fragen mit dieser Autowaage, als du dann die 235 Kilo da gesehen hast. Ja. Ich habe geheult. Ich bin zu meinem Auto gesessen, habe mich bedankt, habe denen 5 Euro gegeben für das Biegen und bin heulend im Auto gesessen und wusste, ich wollte im ersten Moment wirklich auf die Autobahn fahren und irgendwo hin. Also irgendwo gegenfahren, weil ich wollte nicht mehr leben. Jetzt hast du gesagt, du hast durch das Übergewicht das ganze Leben lang quasi deinen Körper ruiniert. Ich habe meinen Körper versaut, ja. Inwiefern ist er versaut und ruiniert? Der ist jetzt am Ende. Ich habe ja dann Reha gemacht und mit dem Arzt, ich habe Diäten gemacht, das ging rauf und runter. Ich hab ja schon vorher 20 Jahre lang, ich habe ja mit 30 angefangen, Diäten zu machen, Pulverdiäten. Ich war schon 1985 bei Weight Watchers, habe 30 Kilo abgenommen und so weiter. Dann habe ich aber Probleme bekommen mit Nierensteinen. Ich hatte 8 Jahre lang Probleme mit Nierensteinen. Vorhin hat der eine Mann erzählt, der hat Harnleiterröhre bekommen. Das hatte ich alle 2 Jahre, weil meine Niere gestaut war. Da kriegt man so eine Harnleiterröhre reingeschoben. Das ist nicht schön, weil dass der Urin nicht abläuft, weil die Niere gestaut ist. Genau. Der Urin kann nicht abläufen. Ich kenne das auch rauf und runter. Welche akuten Erkrankungen hast du zurzeit? Und jetzt momentan ist es so schlimm, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Ich wohne im 4. Stock, habe keinen Aufzug und meine beiden Hüften sind total zerstört. Ach du. Die linke Hüfte ist total kaputt, mein Bein ist steif. Ich habe in der Woche noch einen Kontakt, da kommt ein Einkäufer zu mir, der mir ein paar Besorgungen macht, ein bisschen mit Wasser, Mineralwasser besorgt. Du bist gefangen in der Wohnung? Richtig. Kann man die Hüfte nicht operieren? Das ist das Problem. Ich habe ja durch Schlauchmagen, ich habe ja nur noch einen kleinen Magen. 200 Milliliter wurde mein Magen verkleinert. Da habe ich dann damals auch nochmal 30, 40 Kilo abgenommen. Und dann bin ich so bei 160 Kilo gewesen. Aber durch das, dass ich mich ja jetzt gar nicht bewegen kann, ich sitze hier fest, kann ich nicht weiter abnehmen. Ich bin eigentlich ein sportlicher Typ. Ich habe 30 Jahre Tischtennis gespielt. Es geht alles nicht Aber mehr. Aber dennoch, nochmal die Frage, kann man nicht mit diesem Gewicht, könnte man dich da nicht irgendwie das raus... Das ist das Schwierige eigentlich. Das will keiner machen. Achso. Ich habe ja auch Herzprobleme. Ich hatte mal Diabetes, wie gesagt. Und ich war vor 4 Wochen war ich im Krankenhaus in Stuttgart. Die haben mich angeguckt. Dann habe ich offene Beine teilweise. Achso. Und dann haben die gesagt, Mensch, solange das nicht gemacht ist, weil die Infektionsgefahr ist viel zu groß. Was? Und irgendwie bin ich so, habe ich mich so das Gefühl, ich sitze auf dem Abstellgleis. Ich bin zu Hause, um zu sterben eigentlich. Das hört sich hart an, aber es ist leider so. Ein schrecklicher Satz, ja. Ja, es ist so, aber ich bin einfach so weit. Bernd, wenn du jetzt so dein Leben Revue passieren lässt, wer oder was ist schuld daran? Man ist immer selber schuld. Mein Gott, die Schuld kann ich niemand anders geben. Ich könnte jetzt mir einfach sagen, und meine Eltern haben mich falsch ernährt oder was. Das ist ja alles Blödsinn. Irgendwo muss man selbst drauf achten, spätestens wenn man erwachsen ist. Und wenn man das nicht in den Griff kriegt, tut mir leid, ne? Schade drum. Es ist, die Leute gucken eben nach den Äußerlichkeiten. Und das ist das Schlimme. Da wird man gleich in eine Ecke gestellt, als ob man den ganzen Tag nur essen würde. Aber in Wirklichkeit sieht anders aus. So, jetzt hat mich dieser Satz von dir wirklich geschockt, dass du sagst, ich bin jetzt in der Wohnung quasi eingesperrt zum Sterben, weil ich da nicht großartig rauskomme. Die Sendung ist rum, aber ich möchte, dass wir uns gleich bei dir nochmal melden. Bernd, ich spreche gerne mit jemandem. Genau, vielleicht gibt es auch irgendeine Lösung oder einen Ansatzpunkt. Du legst bitte auf, wir melden uns gleich wieder. Vielen Dank. Tschüss, ja, Bernd. Tschüss, mir eine gute Zeit. Dankeschön, tschüss. Danke. So, ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Frederik Marquardt. Morgen sind wir wieder da. Ich hoffe auch pünktlich. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Gerne könnt ihr vorher anrufen ab 0 Uhr. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.